Im Silicon Valley in Kalifornien sind natürlich auch Bewerbungen inzwischen hochtechnisiert. Immer mehr Firmen setzen sogenannte Applicant Tracking Systems ein, Software, um Bewerbungen vorzusortieren. Kein Wunder, gehen doch zum Beispiel allein bei Google jedes Jahr mehr als 2 Millionen Bewerbungen ein. Deshalb müssen im Anschreiben bestimmte Schlüsselwörter auftauchen, sonst kriegt die Bewerbung womöglich nie ein echter Mensch zu sehen. Sue Walker hat sich darauf spezialisiert, anderen zu helfen, ihren Lebenslauf optimal darzustellen. Da genüge es längst nicht mehr, nur Abschlüsse und bisherige Arbeitgeber aufzulisten, sagt sie. So first and foremost, we have to talk about results, where you've delivered results and what that benefit to the company is. Man muss zeigen, was man bisher geleistet hat, wie ehemalige Unternehmen von der eigenen Arbeit profitiert haben. Früher war ein Motivationsschreiben für den neuen Job wichtig, jetzt nicht mehr. Nun braucht man ganz oben einen sogenannten Branding-Title. Man vermarktet sich halt. Das muss deutlich werden, sodass klar ist, was man will. Sue Walker kennt auch die besonderen Vorlieben der einzelnen Firmen. Google will zum Beispiel die persönlichen Interessen der Bewerber kennenlernen. IBM oder HP mögen es dagegen eher klassisch. In China zählt zunächst das Übliche bei einer Bewerbung. Die Zeugnisse, die Arbeitserfahrung, der persönliche Eindruck im Bewerbungsgespräch. Allerdings kann es in China schon mal vorkommen, dass man, ähnlich wie beim Speed-Dating, zu einem Massenbewerbungsgespräch geladen wird, bei dem jeder nur wenige Minuten zur Verfügung hat. Aber egal wie gut ein Bewerber ist, vieles funktioniert in China immer noch informell. Wer die richtigen Freunde hat, bekommt auch eher eine gute Anstellung. Die Chinesen nennen das Guangxi, die richtigen Beziehungen. Gute Guangxi sind für viele Jobs wichtiger als eine gute Bewerbung. Es zählt, wen man kennt oder wen die Eltern kennen, sagt auch diese junge Frau aus Peking. Um in China einen guten Job zu finden, muss man sicherlich Kontakte haben. Da gibt es keinen Zweifel, das ist Realität. Für eine Bewerbung ist es sehr wichtig, dass dich jemand empfiehlt. Gefälschte Zeugnisse und Zertifikate sind ein Problem in China. Mittlerweile stellen die Universitäten Datenbanken bereit, in denen sich Arbeitgeber vergewissern können, ob eine Person wirklich einen Master oder Doktor der jeweiligen Hochschule hat. Eine besondere Bedeutung kann, gerade bei kleineren Firmen, das chinesische Tierkreiszeichen haben. Ob jemand als neuer Kollege in ein kleines Team passt, hängt hin und wieder auch davon ab, ob der Bewerber Drache, Ziege oder Tiger ist.